We'll be right back.

Thank you. move the earth. I will fight the time. Get to know your mind. Wanna reach the sun. Gonna move the earth. I will fight the time. Get to know your mind. Memories behind. I kept the love inside. When I touch your lips with my fingertips. Wanna reach the sun. Wanna reach the sun. Wanna reach the sun. Wanna reach the sun. Aber erwähnen bloß nicht die Russen. Mach was du willst, aber erwähnen bloß nicht die Russen. Mach was du willst, aber erwähnen bloß nicht die Russen. We'll be right back.

Something out in the space, something out in the space. jumping out into space. Achtung Autofahrer, auf der A2 zwischen Hannover-Herrenhausen und Zauberwald befinden sich Zwerge auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie äußerst rechts, irren Sie nicht. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Name ist Jock. Mein Name ist Jock. Mein Name ist Jock. Mein Name ist Jock. Mein Name ist Jock. Mein Name ist Jock. Oh ja, wir sind gut. Wir sind sogar sehr gut. Wir sind die Besten. Das ist erstklassiges, 100% reines kolumbianisches Smokes, Ladies und Gentlemen, Disco-Stoff. Rein wie friedgefallener Schnee. Reines kolumbianisches Koks, Ladies and Gentlemen, Disco-Stoff. Rein wie frisch gefallener Schnee. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen konzentriert, wir tanzen.

Oh, it's a nightmare.